Keim für Fazit. Stefan Keim, angekündigt wurde ein Science-Fiction-Hexendrama. Was verbirgt sich hinter dieser doch eher seltsamen Genrebezeichnung? Es verbirgt sich dein Mittelalter ist ja das Thema der Ruhr-Triennale und die Hexenverfolgung war ja eines der bestimmenden Themen des Mittelalters. Und das wird in eine Science-Fiction-Geschichte in die Zukunft projiziert. Da gibt es eine Welt, die beherrscht wird von einer Macht, die nennt sich die Essenz. Und das Wichtigste ist in dieser Gesellschaft, die Krankheit ist ausgemerzt. Die ganzen Menschen sind ja quasi einer Diktatur der Gesundheit untergeordnet. Also wenn sie eine Zigarette geraucht haben, dann wird sofort in ihrem Blutbild erkannt, da sind anscheinend alle untereinander vernetzt, dass das so gewesen ist. Und dann bekommen sie zum Beispiel 2 Jahre auf Bewährung an Strafe aufgebrummt wegen Missbrauch eines toxischen Giftes. Und man muss zum Beispiel auch Reports abliefern, wie man geschlafen hat und so weiter. Sie müssen sich das aber nicht so vorstellen wie jetzt so eine ganz heftige Diktatur, wie wir sie von George Orwell oder von Schöne neue Welt von Aldous Huxley kennen, sondern diese Diktatur kommt mit demokratischem Antlitz daher, mit Verständnis für Menschen, die zwischendurch mal etwas abweichen, aber wenn eine dann zu viel abweicht, wie die Hauptfigur, wie die Biologin Mia Holl, dann gerät sie eben doch in das, ein Netzwerk, das mit Hexenverfolgung zu tun hat. Aber wo liegen denn nun die Parallelen zwischen dem ausgehenden Mittelalter, der frühen Neuzeit, also der Zeit der Hexenverfolgung und der nahen Zukunft in diesem Stück? Juli C. zeigt, dass diese Masken der Toleranz, dass dieses Lächeln, dass dieses Verständnis, sobald das mal wirklich strapaziert wird, sobald die Grundlagen der Gesellschaft in Frage gestellt werden, sobald da jemand ist, die sagt, ich will nicht so leben wie ihr, ich will krank sein, denn krank sein bedeutet auch frei sein, bedeutet eben auch Freiheit. Sobald es so jemanden gibt, der radikale Frage stellt, dann fallen eben diese Masken. Dann wird auch wieder gefoltert und eine der Hauptfiguren, der Journalist Heinrich Kramer, übrigens dargestellt von einer Frau in dem Stück, der hat den gleichen Namen wie ein Dominikanermönch, Heinrich Kramer, der im 15. Jahrhundert Inquisitor war und der den berüchtigten Hexenhammer verfasst hat, also diese berüchtigte Schrift, in der erklärt wird, wie man am besten Hexen foltert. Und das geschieht auch am Ende des Stückes, also diese Frau, die dann irgendwann ja zu einer Personifikation des Freiheitsstrebens wird und die anscheinend auch in der Gesellschaft, das wird aber nur so von außen eingeblendet, auch Zuspruch bekommt. Sobald die zu gefährlich wird, greift der Staat eben auch wieder zu allen brutalen Mitteln. Wie viel von der Juristin, die Juli C. ja auch ist, steckt in den Motivverknüpfungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben? Es ist ein Gerichtsdrama, also es fängt an mit der Urteilsverkündung, den die hervorragende Darstellerin von der Mia Holl, Anne Ratte-Poller, selbst spricht. Sie spielt da wirklich unglaublich mitreißend eine Frau, die am Anfang noch, einigermaßen verwurzelt in dieser Gesellschaft ist, die aber dadurch, dass ihr Bruder sich umgebracht hat, der anscheinend fälschlicherweise des Mordes verdächtigt wurde und sich dann umgebracht hat, die dadurch so außer Rand und Band gerät, dass immer weiter ihre Selbstsicherheit und ihr Verwurzeltsein zu bröckeln beginnt und sie dann immer weiter verwirrt ist. Und diese Verwirrung, die dann in eine riesige Energie und in einen Kampfeswut, auch in eine Tollkühnheit mündet, das spielt Anne Ratte-Polle ganz großartig. Also man kommt immer wieder auf dieses Gerichtsverfahren zurück, das sich ganz langsam entwickelt. Am Anfang werden ihr noch goldene Brücken gebaut, nach dem Motto, wir verzichten noch auf eine Strafe, ein klärendes Gespräch, dann kommt es doch zu Verhandlungen. Aber sie ist nicht einsichtig, wird dann auch von einem Verteidiger, der ganz andere Ziele verfolgt, dann immer weiter hinein da verstrickt. Also das Ganze ist schon ein Gerichtsdrama und das nimmt auch das Bühnenbild von Sabine Kohlstedt auf. Und zwar sitzt das Publikum auf 3 Seiten um die Spielfläche herum, erhöht in hohen Stuhlreihen wie bei einem Tribunal. Anja Gronau hat Regie geführt. Aus dem Berliner Off-Theater kommend etabliert sie sich mehr und mehr jetzt in der Hochkultur. Wie ist sie an das Stück herangegangen? Wie hat sie es umgesetzt? Sie hat eben auf der einen Seite dieses juristische Verfahren in den Vordergrund gesetzt und hat, das ist eine hochinteressante Angelegenheit, sie hat die literarische Sprache, die Juli C. hat, sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Man merkt deutlich, Juli C. ist keine genuine Dramatikerin. Sie schreibt auch Dialoge, aber eben auch lange, lange, lange Regieanweisungen. Sie beschreibt Szenen, die man so auf der Bühne überhaupt nicht realisieren kann. Anja Gronau verteilt diese Texte auf die Schauspieler und man stellt teilweise fest, es ist fast genauso effektiv, wenn die die Schauspieler sagen, sie zieht einen Vorhang zur Seite und dahinter wird die Leiche ihres erhängten Bruders sichtbar. Wenn das gut gespielt wird und nah am Text, dann entstehen die Bilder in den Köpfen der Zuschauer. Und auch wenn Julie C. zwischendurch ein bisschen überkonstruiert, also der Moritz ist als Gespenst präsent, muss dann aber gleichzeitig noch so ein Wesen darstellen, das die ideale Geliebte heißt, das ist ziemlich verstiegen. Das merkt man aber in der Aufführung gar nicht mehr so, weil der Schauspieler Christoph Luse das so ausgezeichnet spielt, dass man sich einfach denkt, das ist eine Gespenstererscheinung, das ist ihr Bruder, oder auch manche sprachliche Überverliebtheiten, die auf der Bühne nicht so wirken. Das alles hat Anja Gronau ganz behutsam herausgenommen, hat sehr spielerisch umgesetzt, hat auf dieser Einheitsbühne sehr genaue Situationen geschaffen und die Schauspieler, das ausgezeichnete Ensemble, zu einem ganz dichten Zusammenspiel gebracht. Es klingt, als hätte der Abend sie überzeugt. Ja, wie gesagt, es gibt kleine Schwächen bei dem Stück. Es ist auch nicht wirklich eine Neuerfindung des Theaters sozusagen, denn es gibt eben Fahrenheit 451, wäre da noch zu nennen. Es gibt diese Vorbilder in der Science-Fiction-Literatur. Eine einzelne lehnt sich auf gegen eine Macht. Aber es ist wirklich sehr geschickt gemacht, eben auch dadurch, dass dieser Journalist, eben dieser Hexenhammermensch, Verfasser Heinrich Kramer, dass der eben auch nicht so wirklich so ein Böser ist, den man sofort erkennt, dass der auch sehr hintenrum kommt, dass man da auch erstmal so eine ganz andere Maske hat. Also dieses Spiel mit Masken, es steht im Vordergrund und es ist schon ein sehr interessanter Abend geworden und erlebt durch diese grandiosen Schauspieler. Vielen Dank nach Essen. Bei der Ruhr-Triennale hat Stefan Keim die Uraufführung von Julie C.'s neuem Stück Corpus Delicti in der Regie von Anja Gronau gesehen in der Zeche Karl. Auch morgen und an fünf weiteren